Blaue Lilien aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Blaue Lilien. Blaue Lilien leise singen, Märchen aus dem Wunderland und die Sehnsucht will durchdringen, zartes, schleierloses Band. Alle Blumen liebend lauschen auf den einen Herzensschlag, sagenhafte Bäume rauschen hoch in meinen Maientag. Geh ich träumend durch die Tiefen, erdgeboren, helles Licht, alle Sonnen, die mich riefen, sinken in mein Angesicht. Seligkeit, fall in die Seele, sieh mich stumm in deiner Macht, letzte Ohnmacht dir erwähle, Überlicht und Augenwacht. Ende von Blaue Lilien.